Abschnitt 15 aus Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Märchen von Friedrich Wilhelm Hackländer. Der Zauberkrug, Teil 3. Wolf hatte sich zuerst von seinem Staunen und Schrecken erholt, sprang an den Strand und half auch seinem Kameraden heraus, dem das Abenteuer, als es so ohne Gefahr und Schrecknis ablief, ebenfalls nicht unangenehm schien und dem die Wasserfahrt sogar vielen Spaß gemacht hatte. Sie beratschlagten, was weiter zu tun sei, und Kuno meinte, das Beste wäre wohl, dem Nachen ein gutes Wort zu geben, damit er sich umwende und sie wieder an das andere Ufer des Sees brächte, denn hier auf dieser Insel möchte doch nicht viel Besonderes und Merkwürdiges zu sehen sein. Wolf dagegen war der Meinung, weil sie doch nun einmal da seien, sollten sie auch in das Innere derselben dringen, denn ihm scheine es nicht glaubwürdig, dass sie der Nachen so ohne Ursache wider ihren Willen hierher geführt. Er überredete auch seinen Freund, und beide wandelten längs dem Ufer hin, um durch das dichte Gebüsch einen Eingang zu finden. Doch gelang ihnen dies nicht. Sie umgingen die Insel mehrere Mal, untersuchten aufs Genaueste die Baumwand, ob sie nicht ein kleines Loch fänden, durch welches sie hindurchschlüpfen könnten, aber vergebens. Es musste hier ein Zauber walten, denn es war, als pressten sich die Zweige enger zusammen, wenn einer der beiden versuchte, hindurchzukriechen. Unter diesen vergeblichen Anstrengungen wurde es Mittag. Die Sonne stand hoch am Himmel, und die Knaben setzten sich auf den Strand der Insel, um sich von dem vielen Umherlaufen zu erholen. Auch stellte sich Durst und Hunger bei ihnen ein, und da kein Bach in der Nähe war, aus dem sie hätten schöpfen können, so machte Wolf den Vorschlag, einmal das Wasser des Sees zu versuchen. Er schöpfte einen Krug voll daraus, tat einen guten Schluck, und da er fand, dass das Wasser sehr gut schmeckte, reichte er ihn Kuno hin, der sich aber nicht entschließen konnte, ihn an die Lippen zu setzen. Er dachte an das Schloss auf dem Grunde des Sees und dass vielleicht dort verzauberte Menschen lägen, und versicherte bei diesen Betrachtungen, er wolle lieber Hunger und Durst leiden, als von dem schwarzen Wasser zu trinken. Er nahm den Krug und schüttete das Wasser hinter sich in das Gebüsch. Doch wer beschreibt das Erstaunen der beiden, als sie sahen, dass, sobald das Wasser die Zweige berührt hatte, dieselben auseinanderwichen und einen freien Durchgang gestatteten. Die Knaben sprangen auf, und nachdem sie sich einige Zeit mit überraschten Blicken angeschaut, trat Wolf in das Gebüsch und Kuno folgte ihm. Einige Schritte gingen sie unter den Bäumen umher, die hier ganz ohne Ordnung zu stehen schienen. Doch bald entdeckten sie einen Weg zu ihren Füßen, an dem rechts und links kleine Gruppen von Bäumen und Sträuchern standen, denen man wohl ansah, dass eine kunstreiche Hand sie so geordnet hatte. Sie folgten diesem Weg, der in das Innere der Insel führte, hatten in kurzer Zeit das dichte Gebüsch hinter sich und standen auf einem freien Rasenplatz, bei dessen Anblick sie mit einem lauten Ausruf des Erstaunens wie angefesselt stehen blieben. Dort erblickten sie nämlich eine große Tafel, an welcher wohl 20 bis 30 Männer saßen, die, obgleich es aussah, als seien sie eben in lustigem Zechen und Plaudern begriffen, doch alle starr und ohne Bewegung waren. Zuerst glaubten die beiden, ihr plötzliches Eintreten habe die stattliche Gesellschaft für einen Augenblick überrascht und in der Stellung erhalten, in der sie sich gerade befanden. Kuno wandte sich, um zu entfliehen, doch Wolf hielt ihn zurück und schaute mit weit aufgerissenen Augen atemlos diesem sonderbaren Gelage zu. Nichts regte sich, und die Figuren saßen so starr und steif da, als seien sie aus Stein gehauen. Wolf, dessen Mut wiederkehrte, machte zuerst ein leises Geräusch, dann hustete und räusperte er lauter, und als dies alles ohne Erfolg blieb, schrie er laut »Hallo, hallo!« und Kuno stimmte endlich, als er sah, dass sich niemand regte, kräftig in dies Geschrei ein. Als die Knaben so zu ihrem eigenen Troste sahen, dass ihre Bemühungen, die starre Gesellschaft zu erwecken, vergeblich seien, traten sie ganz aus dem Gebüsche hervor und näherten sich behutsam der Tafel, um sich die seltsame Erscheinung näher zu betrachten. Es war, als sei eine Gesellschaft ehrenfester Ritter mitten in einem Festmahl von einem bösen Fluche überrascht und zu Stein erstarrt worden. Oben an dem Tische, auf welchem große Humpen, Becher und Kannen mit dicken Bäuchen standen, saß ein alter, stattlicher Mann im prächtigen Waffenschmuck mit einer Krone auf dem Kopfe, und hinter demselben standen zwei Pagen, von denen er dem einen einen Befehl zu erteilen schien, während der andere ihm die Trinkschale darreichte. In dem Gesichte des alten Mannes lag etwas so Ernstes und Gutmütiges zugleich, dass es jedem Zutrauen einflößen musste, und die beiden Knaben bedauerten sehr, dass dieser ebenso wie die übrigen aus Stein zu bestehen schien und keinen freundlichen Blick und keine Antwort für sie hatte. Die Ritter, welche rechts und links neben ihm an der Tafel saßen, schienen in eifrigen Gesprächen vertieft zu sein. Einige hatten mit der einen Hand den Humpen erfasst und stützten sich mit der anderen auf den Tisch oder ihre Schwerter, wobei sie einander aufmerksam ins Gesicht schauten, und diese Gesichter, obgleich sie hart und steif waren, hatten doch einen so lebhaften Ausdruck behalten, dass man genau sehen konnte, welcher gesprochen und welcher zugehört hatte. Dort saßen ein paar, die sich mit den Armen umschlungen hielten und in die Höhe schauten. Der Ausdruck ihres Gesichts zeugte von einer ungemeinen Heiterkeit, und wenn man dazu ihren halb geöffneten, lächelnden Mund sah, so hätte man glauben können, ein lustiges Trinklied schwebe auf ihren Lippen. Die beiden Knaben gingen staunend um den Tisch, und als sie hinter den alten Mann mit der Krone traten, sahen sie, dass rechts und links von diesem an der Tafel ein paar zierlich geschnitzte Stühle standen, die aber leer waren. Kuno, der nicht so beherzt war wie Wolf, fürchtete sich doch ein wenig und nahm sich wohl in Acht, zu nahe zu der Gesellschaft hinzuzutreten, und hielt sich mehr an das Gebüsch, welches den Rasenplatz umgab. Doch plötzlich fuhr er auch hier mit einem lauten Schrei zurück, denn er erblickte auf einmal zu seinen Füßen einen großen Hund gelagert, während ein paar Pferde, die unter den Bäumen standen und von einem Knappen am Zügel gehalten wurden, auf ihn herabsahen. Wolf eilte überrascht herbei, doch ergab sich bald, dass diese Pferde, von denen weiter im Gebüsch noch mehrere, sowie auch viele Knappen und Hunde zu sehen waren, ebenso starr und regungslos waren wie ihre Herren. Die Knaben wandelten jetzt ganz um den Tisch herum und sahen am Ende desselben noch ein paar Figuren sitzen, die ihre besondere Aufmerksamkeit fesselten. Es waren schon ältliche Männer, und einer derselben blickte forschend den See hinab, und seine spähenden Züge hatten einen leisen Anflug von Schreck und Entsetzen. Er hielt eine Hand an sein Ohr, als horche er genau auf etwas, und hatte mit der anderen Hand die Schultern seines Nebenmannes gefasst, um dessen Aufmerksamkeit rege zu machen. Dieser aber ließ sich nicht stören, sondern saß in seinem Stuhl zurückgelehnt und setzte eben einen großen Becher an den Mund, den er mit vielem Wohlbehagen zu leeren schien. Wolf und Kuno betrachteten diese beiden lange und erschöpften sich in Mutmaßungen, wonach der eine der alten Herren wohl geblickt haben möge. Kuno sah ihm über die Schulter und versuchte seinen Augen dieselbe Richtung zu geben, um dort etwas Besonderes zu erblicken. Aber er sah nichts als den schwarzen Spiegel des Sees. Wolf betrachtete sich indessen den anderen Herrn genauer und bedauerte unendlich, dass er wahrscheinlich mitten im Trinken gestört worden sei. Auch unterließ er nicht, seine lächerlichen Bemerkungen über den alten Herrn zu machen und stellte die Vermutung auf, dieser möge wohl von der ganzen Tischgesellschaft den meisten Durst gehabt haben. Die Furcht, welche die beiden Knaben anfänglich gehabt hatten, verschwand gänzlich, und da sie nicht ausklügeln konnten, ob diese Figuren von einem kunstreichen Meister aus Stein gehauen seien oder durch Zauber so verwandelt, so nahmen sie die Sache, wie sie war, und belustigten sich eine Zeit lang mit Betrachten der Waffen, der Trinkgeräte, der Kleider und endlich der Pferde und Hunde. Wolf wurde ganz mutwillig und kletterte auf eins der Streitrosse, und als Kuno sah, dass er sich da oben recht stattlich ausnahm, stieg er selbst auf ein anderes und beide jauchzten vor Freude. Nachdem sie eine Zeit lang versucht, die Pferde durch Zurufen oder Treten mit ihren Fersen in Bewegung zu setzen, wobei sie aber den tödlichsten Schreck gehabt hätten, wenn dies wirklich geschehen wäre, stiegen sie wieder herab und machten sich andere Beschäftigungen. Sie setzten sich auf die beiden leeren Stühle oben am Tische, verließen sie aber bald wieder, denn das Gesicht des alten Mannes mit der Krone sah ihnen gar zu ehrfurchtgebietend aus. Dann schlenderten sie um den Tisch herum, und Wolf stellte sich vor den Trinker hin und machte endlich lachend den Vorschlag, dem alten Herrn etwas Wasser in seinen Becher zu schütten, damit er seinen Durst löschen könne. Kuno fand auch diesen Einfall gar nicht so übel und sprang mit seinem kupfernen Krug zum See hinab, wo er ihn mit Wasser füllte. Dann nahm ihn Wolf in Empfang, hob sich auf seinen Zehen empor und goss den Becher so voll, als es bei der schiefen Haltung, in welcher ihn der Ritter hielt, möglich war, aber dass das Wasser die Lippen desselben benetzte. Sich über ihre lustige Tat freuend, stellten sich die beiden dahin und lachten laut auf. Doch plötzlich hielt Wolf mit seinem Lachen inne und starrte das Gesicht des Ritters an. Auch Kuno sah ihn und klammerte sich mit einem lauten Ausruf des Entsetzens an Wolf fest. Wer vermag den Schrecken der beiden zu schildern, als sie sahen, wie sich in dem steinernen, kalten Gesicht die Lippen langsam öffneten und das Wasser, welches Wolf in den Becher gegossen, schlürfend austranken, wie sich die früher so toten Augen langsam belebten, Glanz und Farbe bekamen und mit einem seltsamen Ausdruck vor sich hinstarrten. Als das Wasser langsam durch den Hals floss, begann die Brust der steinernen Figur zu atmen und in allen Gliedern des Körpers zeigte sich Leben. Der alte Ritter tat einige tiefe Atemzüge hintereinander, stieß ein paar Seufzer aus und ließ seine Hand mit dem Becher langsam auf den Tisch nieder. Dann wandte er den Hals und sah mit einem Blicke des Staunens und Schreckens seinen Nebenmann an, dessen kalte, steinerne Hand, die auf seiner Schulter lag, er jetzt mit Verwunderung befühlte. Die beiden Knaben, denen der Schreck in die Glieder gefahren, waren auf ihre Knie niedergesunken und blickten mit bleichen Gesichtern und gefalteten Händen zu dem Ritter auf. Und obgleich sie kein Wort hervorbringen konnten, sah man doch an der Bewegung ihrer Lippen, dass sie Vergebung erflehten für ihre vorwitzige Tat. Der Neubelebte, nachdem er mit demselben Erstaunen, mit dem er seinen Nebenmann angesehen, die ganze Tischgesellschaft erblickt, bemerkte jetzt die beiden knienden Kinder und sprang mit einem Ausruf der Überraschung von seinem Stuhle auf. Wolf, der jetzt einsah, dass sie am Ende doch keine so üble Tat verrichtet, indem aus dem früheren Steinblock ein gehörig lebendiger Mensch geworden, fasste sich zuerst wieder und erzählte dem Ritter in kurzen Worten, wer sie wären und was sie angefangen hätten, bis zu dem Augenblick, wo sie ihn zufällig wieder ins Leben gerufen. Dieser sah die beiden Kinder ganz verwundert an und hörte ihre Erzählung mit demselben Erstaunen zu, mit dem sie ihn betrachteten. Als die Rede auf den Krug kam, trat er aufmerksam näher, und als ihn Kuno in die Höhe reichte und vorzeigte, stieß der Ritter einen lauten Schrei des Entzückens aus, drückte bald die Knaben, bald den Krug an seine Brust und rief laut, wobei ihm die Tränen in den grauen Bart rollten, »Nun hat alle Not ein Ende!« So ungern sich Kuno auch von seinem Krug trennte, so ließ er ihn doch dem Ritter, der ihn an seinen Arm hing, und da der Abend bereits hereinbrach, die Knaben aufforderte, ihm zu folgen. Sie gingen alle drei auf den Strand der Insel, stiegen die Treppen hinab und setzten sich in den Kahn, der sich alsbald umwandte und ohne Hilfe von Rudern und Segeln eilig nach der Richtung hinschwamm, wo die beiden Knaben heute Morgen hergekommen. Bald erreichten sie das andere Ufer, stiegen aus und führten den Ritter an die Stelle des Sees, wo man das Schloss deutlich auf dem Grunde desselben sehen konnte. Da setzten sie sich hin, und der alte Ritter sah lange in die Tiefe und winkte freudig mit der Hand hinab. »Ja«, rief er laut, »bald werdet ihr Armen dort unten erlöst sein, und bald wird das Schloss wieder hervortauchen aus dem schwarzen Wasser, und wie ihr dem stolz und stattlich in das Tal schauen.« Wolf und Kuno, die aufmerksam den Reden des Ritters zuhörten, waren sehr neugierig zu erfahren, was es mit dem Schloss dort unten für eine Bewandtnis habe, und Wolf hatte den Mut, den Ritter darum zu fragen. Dieser schaute noch eine Weile nachdenkend in den See, als wollte er dort unten etwas erspähen, dann wandte er sich zu den Knaben und erzählte ihnen die Geschichte des Schlosses folgendermaßen. »Das Tal, in welchem wir uns befinden, gehörte vor noch nicht langer Zeit dem Könige Dagobert, den ihr auf der Insel oben an dem Tische mit der Krone auf dem Haupte sitzen saht. Er lebte froh und glücklich auf seinem Schlosse, das aber damals nicht wie jetzt auf dem Grunde des Sees lag, sondern traulich zwischen den umliegenden Bergen versteckt, tief im Tale, inmitten von schönen Gärten und fruchtbaren Wiesen. Der König war heiter und zufrieden, denn er hatte alles, was das Leben angenehm machen kann. Leider war ihm seine Gemahlin gestorben, doch hatte sie ihm zwei Töchter geboren, denen das Glück zuteil wurde, dass an ihren Wiegen zwei jener mächtigen Wesen standen, die man Feen nennt. Diese vertraten denn Mutterstelle bei den kleinen Prinzessinnen und beschützten und pflegten sie so gut, dass sie in Fülle der Gesundheit und ausgezeichneter Schönheit kräftig heranwuchsen. Statt Gold, Silber und Edelsteinen, das sie ihnen hätten zum Patengeschenk machen können, segnete die eine den Brunnen des Schlosshofes und ließ sein Wasser heilsam sein, sowohl für alle Krankheiten als auch für jenes Übel, dem kein Mensch entfliehen kann, das Alter, in dem auch der älteste Greis nach einem Trunk aus jener Quelle, wenn auch nicht die Frische und das Aussehen der Jugend wieder erhielt, doch noch lange Jahre in guter Gesundheit und fröhlich fortleben konnte. Die andere gab einen kupfernen Krug, es ist derselbe, den ich durch eure Hilfe wiedererlangt habe, um mit ihm allein jenes heilsame Wasser zu schöpfen. Als die beiden Prinzessinnen ziemlich herangewachsen waren, mussten die Feen auf Befehl ihrer Königin das Tal verlassen, zu welcher Zeit sie dem Könige nicht verhehlten, dass durch den Schutz, den sie seinen Kindern haben angedeihen lassen, ein böser, aber mächtiger Geist, der ihre Werke stets zu verderben suche, aufmerksam geworden und auch hier nicht säumen würde, wenn es ihm möglich wäre, Unheil zu stiften. Da ihm alle Dinge, die dem finstern Schoß der Erde entstiegen, untertan seien, so habe er auch Gewalt über alles Wasser, was dem Boden entquelle, und also auch über die Fluten des heilsamen Brunnens. Um nun dieser Gewalt entgegenzuwirken, die, wo es ihr möglich sei, nur das Böse vollbringe, solle der König den unscheinbaren kupfernen Krug hoch in Ehren halten und es nie zugeben, dass mit einem anderen Gefäß als mit diesem aus dem Brunnen im Hofe geschöpft würde, denn so nur könne der mächtige unterirdische Geist im Zaume gehalten und ihm die Kraft benommen werden, damit er nicht dem Wasser einen bösen Zauber beimische oder die Fluten so gewaltig ausströmen lasse, dass sie allen, die in dem Tale lebten, den Untergang brächten. Der König versprach, diese Vorschrift sorgfältig zu beobachten, und die Feen schieden, nachdem sie noch einmal allen Segen auf die beiden Prinzessinnen herabgewünscht. Darauf ließ der König den alten, unscheinbaren Brunnen auf die kostbarste Art mit geschliffenem Marmor umgeben, und es wurde von dem schönsten Rosenholze ein Dach darüber gebaut, das nur eine einzige kleine Tür hatte, zu welcher der König ein überaus künstliches Schloss machen ließ, dessen Schlüssel er beständig im Gürtel verwahrte und nie von sich gab. Da er nicht geizig war und gerne jedermann den Genuss des heilsamen Wassers unentgeltlich gönnte, so durfte alt und jung, reich und arm zu gewissen Stunden in den Schlosshof kommen, wo sich alsdann König Dagobert selbst an dem Brunnen einfand, mit eigener Hand das Schloss fortnahm und sorgfältig darauf Acht hatte, dass aus dem Brunnen mit keinem anderen Gefäß als mit dem kupfernen Krug geschöpft wurde. Das Wasser hatte in kurzer Zeit schon so viele gute Dienste getan, dass es leicht erklärlich war, wie darob der Neid jenes bösen unterirdischen Geistes rege werden konnte, weshalb dieser schon in mancherlei Gestalt versucht hatte, den Krug zu rauben oder das Schloss zu zertrümmern, womit König Dagobert den Brunnen verwahrte. Schon einige Mal fand der König zwei Krüge von der gleichen Gestalt, so daß es ihm schwer geworden wäre, den rechten zu erkennen, und er vielleicht den falschen für den echten genommen hätte, wenn die Feen den beiden Prinzessinnen nicht ein so richtiges Gefühl eingeflößt hätten, daß sie das Falsche und Unrichtige augenblicklich erkennen konnten. Auch waren schon zum Öfteren Gesandte fremder Könige oder deren Prinzen selbst gekommen, um von dem Wasser zu kosten, und schon mehr als einer hatte den König Dagobert ersucht, ihn mit seinen eigenen Gefäßen das Wasser schöpfen zu lassen. Doch dieser bedachte zu gut den Spruch der Feen und war zu wohl überzeugt, dass jener böse unterirdische Geist alle ihm nur zu Gebot stehenden Künste aufbieten würde, um das Geschenk der Feen zum Nachteil zu wenden. Bei diesen Worten hielt der Ritter einen Augenblick inne, sah seufzend in den schwarzen See und fuhr fort: »Ach, so ernstlich der König auch darauf bedacht war, dies gefährliche Geschenk mit möglichster Sorgfalt zu beaufsichtigen, so wurde er doch überlistet. Es begab sich eines Tages, dass König Dagobert befahl, auf jenem Platze, wo ihr mich fandet, die Mittagstafel aufzuschlagen, auf jener Insel, die damals aber nur ein schöner, grün bewachsener Hügel war, der sanft aus dem Tale aufstieg. Es war ein herrlicher Tag, und nachdem der König mit den beiden Prinzessinnen und uns, seinem Gefolge, einen Ritt über die benachbarten Berge gemacht, erreichten wir jenen Hügel, wo die Tafel bereitstand. Die Knappen zogen sich mit den Pferden und Hunden ins Gebüsch, und wir lagerten uns unter fröhlichen Scherzen um den Tisch, die Freuden des Bechers sowie der vollen Schüsseln zu genießen. Oben an dem Tische saß der König und zu seinen beiden Seiten die Prinzessinnen, während hinter seinem Stuhle mehrere Leibpagen bereit waren, seine Befehle zu erfüllen. Der kupferne Krug, den er sogar auf seinen Spazierritten mitnahm und der alsdann zur Seite an seinem Sattelknopf hing, stand vor ihm auf dem Tische. So tafelten wir, und die Luft war so rein und gewürzig, der Tag so schön, dass aus eines jeden Brust Sorgen und schwere Gedanken verschwanden und alles heiter und guter Dinge war. Da bemerkte ich auf einmal, dass ein zerlumpter Bettler, der mehrmals um den Fuß des Hügels herumgegangen war, jetzt die Anhöhen hinanstieg und sich dem König Dagobert näherte. Bei der Tafel angekommen, ließ er sich auf die Knie nieder und flehte den König in den demütigsten und rührendsten Ausdrücken um einen Trunk des heilsamen Wassers an. Der König, der nicht gern von der Tafel aufgestanden wäre, forderte ihn auf, in einer Stunde ins Schloss zu kommen, wogegen der Bettler beteuerte, das Wasser könne ihm nur in diesem Augenblicke helfen, da er gerade von fürchterlichen Schmerzen geplagt sei. Als die Prinzessinnen sahen, dass der König in diesem Augenblicke nur ungern seinen Becher verließ, wandten sie sich an ihn und baten, er möchte ihnen den Krug und den Schlüssel anvertrauen und sie allein mit dem Bettler hinab ins Schloss gehen lassen, um diesem mit einem Trunk Wasser zu helfen. Die beiden jungen Damen waren des Sitzens überdrüssig und lagen daher ihrem Vater so lange mit Bitten an, bis er ihnen Krug und Schlüssel gab. Er empfahl ihnen aufs Neue die größte Vorsicht und ließ sie den Hügel hinab ins Schloss springen. Der Bettler folgte ihnen. Uns allen, die wir um den König herum saßen, kam bei diesem Vorfall nicht ein argwöhnischer Gedanke. Das Schloss lag ganz nahe, und wir konnten den Prinzessinnen mit unseren Blicken folgen. Diese kamen an den Brunnen, schlossen das Dach auf, schöpften mit dem kupfernen Kruge das Wasser und schienen dann den Bettler zu fragen, ob er kein Gefäß mitgebracht habe, in welches sie das heilsame Wasser schütten könnten. Dieser verneinte es, und da ich, an nichts Böses denkend, im gleichen Augenblick meinen Becher an die Lippen setzte, so konnte ich nicht sehen, ob die beiden Prinzessinnen dem Bettler den kupfernen Krug in die Hand gaben oder ob er ihnen denselben entrissen hat. Genug, er schwang den Krug triumphierend gegen uns, und als er danach in die Erde versank, sahen wir wohl, dass uns jener mächtige Geist überlistet. Ich wollte von meinem Sitz auffahren, doch ich vermochte es nicht. Ja, ich konnte nicht einmal meinen Becher vom Munde bringen, sondern hatte vielmehr ein Gefühl, als sei derselbe an meine Lippen festgewachsen. Ich wunderte mich, dass keiner der anderen Ritter aufspringe und den beiden Prinzessinnen zu Hilfe eile, die sich vergebens bemühten, das Brunnendach vor der heraufstürmenden Flut zu verschließen. Doch alle, die an der Tafel saßen, schienen im gleichen Augenblick wie ich erstarrt zu sein. Kein Laut entfuhr ihrem Munde, und sogar das Gebell der Rüden, die sich munter im Grase gewälzt, endete mit einem schmerzlichen Schrei, und dann war alles um uns still. Vor meinen Augen schwamm es wie dichter Nebel, aber trotzdem ich Brunnen und Schlosshof nur undeutlich erblickte, konnte ich doch sehen, dass immer neue und gewaltigere Wasserströme dem Brunnen entstürzten. Die Prinzessinnen riefen um Hilfe, aber niemand sprang zu ihrer Rettung herbei. Schon hatte das Wasser den ganzen Schlosshof überströmt und stieg an den Mauern und Talwänden langsam empor. Bald war von den beiden unglücklichen Prinzessinnen nichts mehr zu sehen. Jetzt stand das Wasser schon in der Hälfte des großen Turmes, hatte nun das Dach erreicht, dessen Spitze im nächsten Augenblick nur noch hervorsah. Auch diese verschwand, und wie sich das Wasser über ihr zusammenschloss, zeigte ein kleiner, zitternder Ring, der sich immer größer und größer ausbreitete, nur noch wenige Augenblicke an, dass die schwarze Wasserfläche ein stattliches Schloss bedeckt hatte. Und wir waren während der Zeit erstarrt, nicht nur vor Schrecken, sondern durch Zaubergewalt. Nicht bloß für den Augenblick saßen wir da und konnten kein Glied regen, nein, es war, als wandelte sich unser Blut langsam zu Stein und als erkaltete alles Leben in uns. Jeder blieb in derselben Stellung, ja mit denselben Mienen sitzen, die er in dem Augenblicke gehabt hatte, wo der verruchte Zauberer mit dem Kruge gegen uns gewinkt. Auch verdunkelten sich unsere Augen, und es ward Nacht vor unseren Blicken. Und so saßen wir Tag um Tag, Nacht um Nacht, Wochen und Monate, und es sind jetzt beinahe 3 Jahre so hingeschwunden. So erzählte der Ritter, und die beiden Knaben hatten ängstlich zugelauscht. Die Nacht war jetzt ganz heraufgestiegen, und sie führten den Ritter nach dem Häuschen hin und erzählten ihm von den beiden Schlangen, die sich in der letzten Nacht in 2 schöne Mädchen verwandelt hatten. Wolf sprach von den Kronen, die sie auf ihrem Haupte getragen, und der Ritter erkannte alsbald zu seiner großen Freude, dass es die beiden Prinzessinnen seien und dass sie noch immer unter dem Schutze der guten Feen stünden, denn diese hatten wahrscheinlich das schöne Häuschen hier hingezaubert und halfen ihnen jedes Mal nach dem 3. Tage den See zu verlassen, um die Nacht in ihrer natürlichen Gestalt hier zuzubringen. Die beiden Knaben legten sich auf die seidenen Betten, der alte Ritter auf den Boden, und so schliefen alle 3, bis der goldene Morgen heraufkam. Da erwachten sie fröhlich, und der Ritter begann eifrig nachzudenken, wie er die Entzauberung des Schlosses wohl bewerkstelligen könne. So leicht ihm dies gestern erschienen war, so fand er doch bei näherem Betrachten, dass die Sache doch ihre Schwierigkeiten habe, denn er hatte freilich den Zauber, der die Macht jenes bösen Geistes wieder bändigen musste, aber wie er das vermittels des Kruges anzufangen habe, das wollte ihm nicht recht klar werden. Wusste er doch keinen Spruch, kein Zauberwort, dass er die schwarzen Wasser hätte bändigen und zwingen können. Der gute Ritter war wahrlich in keiner geringen Verlegenheit. Er ging mit den beiden Knaben am Ufer des Sees auf und ab und war schon im Begriff, nach der Insel zu schiffen, um dort den Versuch zu machen, jeden von der Tafelrunde zu erwecken, auf die gleiche Art, wie die Knaben ihn erweckt hatten. Da kam ihm plötzlich ein anderer Gedanke. »Ei«, dachte der ehrenfeste Ritter, Es wäre auf jeden Fall besser, wenn du deinen Herrn erst dann erwecken würdest, nachdem Schloss und Tal entzaubert und wieder lieblich vor seinen Blicken daliegt. Und wenn dir auch der Zauberspruch hierzu nicht bekannt ist, so ist es deine Pflicht, für deinen Herrn und König ein Wagnis zu bestehen, mag es nun enden, wie es will.« Unter diesen Gedanken setzte sich der Ritter mit den beiden Knaben in den Nachen, der alsbald in den See hinausfuhr. Als sie in die Mitte des schwarzen Wassers gekommen waren, stand der Ritter plötzlich auf und sagte: »Meine lieben Kinder, bleibt ruhig sitzen und lasst mich einen Versuch machen, ob es mir nicht gelingt, den Zauber mit einem Male von dem Tale zu nehmen, indem ich es versuche, mit Hilfe des Kruges dort unten das Brunnendach zu schließen, damit die Flut ferner nicht mehr ausströmen kann.« Die Knaben wussten nicht, was diese Rede des Ritters zu bedeuten habe, stießen aber einen lauten Schrei des Schreckens aus, als sie sahen, wie der Ritter in den schwarzen See hinabsprang und augenblicklich verschwand. Kuno schlug jammernd die Hände zusammen, mehr über seinen Krug als über den Ritter, und Wolf konnte sich des Gedankens nicht erwehren, als sei dieser ein anderer böser Geist, der ihnen den Krug nun auch entführt habe. Doch während sie noch so saßen und Kuno laut weinte, hörten sie auf einmal tief unter sich auf dem Grunde des Sees ein lautes Geräusch, als würde eine Tür heftig zugeschlagen, und wenig Augenblicke nachher bemerkten die erstaunten Knaben, dass mit dem See eine gewaltige Veränderung vor sich gehe. Er fing an, unruhig zu werden und dann aufzubrausen. Auch bemerkten sie an den Ufern ringsherum, dass das Wasser zusehends abnehme. Dabei überzog sich der Himmel plötzlich mit schwarzen Wolken, die sich an einigen Stellen bis auf den See herabließen und das Wasser aufzutrinken schienen. Mit jedem Augenblick wurden die Wolken von dem schwarzen Wasser dunkler, und als sie so voll getrunken waren, zogen sie schwerfällig über die Berge, um anderen durstigen Wolken Platz zu machen. Das Wasser in dem See sank indessen schneller und schneller. Jetzt tauchte dicht neben dem schaukelnden Nachen die Spitze eines Turmes auf, und bald sahen sie das ganze Dach desselben aus dem Wasser hervorragen. Auf der Spitze und unter dem hervorspringenden Dach bemerkten die beiden zu ihrem Erstaunen Krähen, Schwalben und anderes Gevögel, welches die Köpfe unter die Flügel gesteckt hatte und zu schlafen schien. Doch nicht so bald war das Wasser unter ihnen herabgesunken, als alle erwachten. Die Habichte und Krähen flogen hoch in die Luft, um sich umzusehen, was es denn eigentlich gebe, und die Schwalben schossen hungrig über dem Wasser dahin, da sie lange nichts gegessen, um sich Mücken und andere Insekten zu ihrem Frühstück zu holen. Bald darauf kamen rechts und links neben den Knaben andere Gemäuer hervor, kleinere Türme mit Schießscharten, hinter denen Knappen an ihre Spieße gelehnt standen und ebenfalls zu schlafen schienen. Doch hatte auch diese nicht so bald statt des schwarzen Wassers die frische Luft umspült, als sie sich dehnten und reckten, laut gähnten und verwundert um sich schauten. Nun tauchte das Dach des Schlosses selbst auf, und wenn die Knaben schon das Erwachen der Vögel und der Knappen auf den Türmen in Erstaunen gesetzt hatte, so stieg ihre Verwunderung jetzt aufs Höchste, als sie sahen, wie sich Menschen und Tiere in jedem Stockwerk belebten, sobald das Wasser gesunken war. Dort streckten ein paar Stallbuben die Köpfe zu dem Söllerfenster heraus und andere fuhren fort, den Hafer auszumessen. Tiefer unten öffneten Mägde die großen Flügelfenster und ließen frische Luft hinein in die Gemächer des Königs. In der Küche aber war das Gewimmel am mannigfaltigsten und größten, denn als vor 3 Jahren die Verzauberung vor sich gegangen war, hatte der Küchenmeister gerade das Dessert für des Königs Tafel zugerichtet und war in diesem wichtigen Geschäft gestört worden. Hier liefen die Küchenjungen umher und stellten Schüsseln voll Pasteten, voll Zuckerwerk, seltenen Früchten und anderen köstlichen Sachen zurecht, und die Tafeldecker in ihren goldbordierten Röcken nahmen die Schüsseln eilig auf, um sie den Hügel hinanzutragen. Die Knaben sanken tiefer und tiefer. Jetzt stand das ganze Schloss so hoch und stattlich, wie es der Ritter beschrieben, vor ihnen, und sie befanden sich hinter demselben in einem schön angelegten Garten, und sahen plötzlich, dass der Kahn auf einem kleinen Teiche schwamm, an dessen Ufern er sich anlegte, worauf beide hinaus in den schönen Garten sprangen. Eilig liefen sie um das Schloss herum, um den alten Ritter aufzusuchen, und als sie in den Schlosshof kamen, sahen sie ihn an dem Brunnen des heilsamen Wassers stehen, auf dessen Rande der kupferne Krug stand. Die beiden Prinzessinnen aber, die sie in dem kleinen Häuschen gesehen hatten, lagen in seinen Armen, und alle drei weinten vor Freude, Rührung und Entzücken. Die Knaben waren zu schüchtern, um näher zu treten, und hielten sich in bescheidener Entfernung, doch waren auch sie von all dem Wunderbaren, was sie gesehen, so ergriffen und gerührt, dass ihnen ebenfalls die Tränen die Wangen hinabliefen. Plötzlich begann es droben auf dem Hügel, der noch vor wenig Augenblicken als Insel aus dem schwarzen See hervorsah, lebendig zu werden. Jagdhörner schallten, Pferde wieherten und die Hunde bellten. Jetzt bogen sich die Sträucher auseinander oder wurden niedergetreten von den Hufen der daherstürmenden Rosse. Alles war dort oben wieder zum Leben erwacht, und an der Spitze seiner Tafelrunde stürmte König Dagobert daher, schon von Weitem seinen Kindern mit lautem Gruße zurufend. Im Schlosshof sprang alles von den Pferden, und der Freude und des Entzückens war kein Ende. Darauf erzählte der alte Ritter von den beiden Knaben, dass sie es wären, welche den bösen Fluch von dem Tale genommen, und stellte sie dem Könige vor. Dieser erkundigte sich nach ihren früheren Schicksalen, und da ihm das berühmte Geschlecht der Schreckenberger wohl bekannt war, so nahm er deswegen, sowie auch aus Dankbarkeit, den letzten Spross desselben mit der größten Freundlichkeit und Gnade auf, und ebenso auch Wolf, der durch sein reiferes Alter und seinen Mut nicht wenig zu der glücklichen Entwicklung der Geschichte beigetragen. Im Schloss des Königs begann das alte, fröhliche Leben wieder und wurde fortan durch keinen bösen Feind mehr gestört. Als Kuno und Wolf einige Jahre in allen ritterlichen Übungen unterrichtet waren, unternahmen sie Streifzüge in das Land, um Riesen zu bekämpfen und der Unschuld beizustehen, wobei sie auch eines Tages das Schloss der Schreckenberger besuchten und dort in einem elenden Häuschen durch Gottes Fügung noch einen jener alten Mannen trafen, der mit dem alten Fratz von Schreckenberg gestanden, gefallen, aber nicht gestorben war. Da er um die vergrabenen unermesslichen Schätze gewusst, so hatte er sie sorgfältig verwahrt und händigte sie jetzt dem Erben ein, worauf ihn dieser mit an den Hof des Königs Dagobert nahm. Im Lauf der Zeit wussten sich die beiden edlen Ritter, Kuno und Wolf, denn auch letzterer hatte den Ritterschlag empfangen, die Liebe der beiden Prinzessinnen zu erwerben, so daß der alte König Dagobert nicht umhin konnte, in eine doppelte Vermählung zu willigen. Von dem kupfernen Krug erzählte der alte Manne des Fratz von Schreckenberg, dass ihn sein Herr einst von einem Streifzuge mitgebracht. Doch sei er seines schlechten Ansehens halber in die Rumpelkammer geworfen und vergessen worden. König Dagobert aber erkannte in dem Traum, den die gute, selige Gräfin von Schreckenberg gehabt hatte, das Walten der schützenden Feen, die alles zum Guten gelenkt hatten. Ende von Abschnitt 15. Gelesen von Karlsson.